Das Sprichwort hab ich oft schon gehört. Das Sprichwort passt für alle Leute, in jedem Stand, zu jeder Zeit. Das will ich glauben, sei's wie sei, ein Dandler geht zugrund dabei. Ein Dandler geht zugrund dabei. Ich bin ein seelensguter Nor, ich überbiet mein Leben kein Wort. Ich hab's, weiß jeder, der mich kennt, zum Leut betrügen kein Talent. Drum sag ich es ganz unverhohlen, ich hätt kein Dandler werden sollen. Ich hätt kein Dandler werden sollen.